Bitte helfen Sie mir. Der Podcasten. Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasten, dem Podcast mit Briefen an große Unternehmen mit außergewöhnlichen Anfragen und außergewöhnlichen Antworten. In der letzten Ausgabe hatten wir den Brief an die Beiersdorf AG, die mit ihrem Produkt Tesa ein bisschen schlechte Stimmung in das Verhältnis zwischen mich und meiner vermeintlichen Katze, Perserkatze wohlgemerkt, gebracht hat. Ja, das Unternehmen hat reagiert, ist mit meinem Problem relativ gut umgegangen und ja, der nächste Kandidat, der ein Schreiben von mir bekam, ist Procter & Gamble. Und zwar geht es da um Binden. Ja, also lasst euch überraschen, was da heute auf euch zukommt. Ich werde den Brief gleich vorlesen. Die Antwort und ob es eine Antwort gibt, werdet ihr dann im kommenden Podcast erfahren. Kleine Information noch, allgemeine Information. Weitere Infos zu diesem Podcast findet ihr unter www.sylphmedia.de/blog. Die Musik, die ihr hier am Anfang und am Ende hört, ist von mivio.com. Vielen Dank dafür. Und ja, jetzt wollen wir uns mal den Brief zu Gemüte führen. Also, an die Procter & Gamble GmbH, Berlin, den 18. Januar 1999. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt, da meine Frau mit den Kindern in den Urlaub gefahren ist, habe ich endlich abends richtig Zeit, mir einen gemütlichen Fernsehabend zu machen. Und wie ich dann neulich so vorm Fernseher sitze, sehe ich ihren Spot für Always Ultra. Nicht schlecht, ein Lesezeichen, das selbst im feuchten Zustand keine Flecken im Buch hinterlässt. Saubere Sache. René, dachte ich mir, so auf sowas hast du schon lange gewartet. Sie müssen wissen, ich bin so ein richtiger Bücherwurm. Und bisher habe ich immer versucht, mir die Seiten zu merken, auf der ich war. Oder ich habe sie mir aufgeschrieben, aber wissen Sie, Sie wissen ja, wie das ist. Da schreibt man sich was auf und dann weiß man nicht mehr, wo man das aufgeschrieben hat. Also bin ich gleich am nächsten Tag in alle möglichen Bücherläden meiner Stadt, um ihr Produkt zu erwerben. Doch Fehlanzeige. Selbst in bekannten Schreibwarenläden konnte man mir trotz detailgenauer Beschreibung dieser innovativen Lesezeichen nicht weiterhelfen. Ich hatte den Namen vergessen, sonst hätte ich die Verkäuferin bestimmt sofort gewusst, was ich von ihnen wollte. Na gut, dachte ich mir, irgendwie wirst du so ein Ding schon kriegen und so kam es dann auch. Sie werden nicht glauben, wo ich ihr Produkt gefunden habe. In einer Drogerie? Haben solche Filialen, haben sie sich da verliefert? Oder ist es mir demnächst auch möglich, anderes Lesezubehör in solchen Filialen zu erwerben? Ich war ziemlich erstaunt über die vielen unterschiedlichen Farben, in denen es Always Ultra gibt und habe mich dann schließlich für die Grünen entschieden. Die junge Verkäuferin hatte merklich geschmunzelt, wie ich meine neue Errungenschaft bezahlte. Wahrscheinlich hat sie belächelt, dass ich in meinem Alter noch so offen für Neuheiten bin. Ich frage mich jedoch, warum sie die Dinger nicht einzeln verkaufen. So viele Bücher liest doch kein Mensch gleichzeitig. Abgesehen davon stimmte die Farbe der Verpackung nicht mit dem überein, was sich drin befand. Aber das stört mich nicht weiter. Was mich hingegen ein bisschen ins Grübeln brachte, war der Name ihres Produkts. Warum Always Ultra? Ich bin der Sache mal ein bisschen auf den Grund gegangen und fand heraus, dass dies so viel heißt wie immer extrem. Wo ist da der Zusammenhang? Müsste es nicht eher heißen, immer an der richtigen Stelle oder sowas? Naja, vielleicht können Sie mir erklären, was hinter dem Namen stecken soll. Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür. In Hoffnung auf eine baldige Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. PS, gibt es die vielleicht auch bald im Taschenbuchgröße? Ja, das war der Brief an Procter & Gamble. Für die, die jetzt lauter Fragezeichen im Gesicht haben, weil sie den Zusammenhang nicht verstanden haben. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab einmal diese Werbung, in der Binden oder die Feuchtigkeit oder Saugfähigkeit der Binden mit Büchern in einem Spot gezeigt wurde. Da wurde halt eine Binde genommen, die wurde betröpfelt und dann wurde sie in ein Buch gelegt und zugeklappt. Und genau das ist der Spot, auf den ich mich in diesem Brief bezogen habe. Und ja, wir werden mal schauen beim nächsten Podcast, ob es eine Antwort gab und wenn es eine Antwort gab, wie dieses Unternehmen mit meinem Problem umgeht. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid demnächst wieder mit dabei. Und bis dahin, macht keinen Unsinn.